Sie hören jetzt die Erklärungen zu wichtigen Wörtern rund um den Saunabesuch. Wiederholen Sie die Wörter nach dem Signal. Der Bademantel. Das ist ein Mantel aus weichem Stoff zum Trocknen nach dem Baden. Das Saunahandtuch. Das ist ein sehr großes Handtuch, auf das man sich in der Sauna setzt oder legt. Der Badeschlappen. Badeschlappen sind leichte Schuhe aus Plastik, die nass werden können. Man trägt sie im Schwimmbad oder am Strand. Der Aufguss. Wenn man einen Aufguss macht, gibt man Wasser auf heiße Steine. Das Duftöl. Ein Duftöl ist ein Öl mit Aroma. Es enthält eine Substanz, die macht, dass etwas gut riecht. In den Aufguss wird oft Duftöl gegeben. Schwitzen. Das bedeutet, salziges Wasser außen am Körper haben, weil es sehr heiß ist. Das Dampfbad. Ein Dampfbad ist ähnlich wie eine Sauna, aber weniger heiß. Im Dampfbad steigt Wasser als Nebel hoch. Üben Sie diese Wörter nun noch einmal in Ihrem Begleitheft in Übung 5.